Die von Pfeil und Fitz erwähnte Trilogie des Vaters Gamoret, des Parzival Christus von Atlantis, des nordischen Hyperborea und Feiere Fitz Lucifer ist diejenige, die auch Wagner entdeckt hatte, sich hauptsächlich auf Parzival, der nordische Christus, konzentrierend. Der Kampf wird zum selbstmörderischen Krieg zwischen Asen und Vanen, zwischen Kauravas und Pandavas, zwischen den arischen Brüdern, die das Gedächtnis des Blutes verloren, es aber am Ende wiedererlangen. Es ist auch der esoterische Kampf des Eingeweihten mit seinem Astraldoppel, mit seinem Engel, um ihm den Tod zu geben, um ihm Leben zu geben in diesem Kampf auf Leben und Tod der Verwandlung. Da beide siegten, als sie sich erkannten, waren sie nicht nur bereits Herren der zwei Schwerter, sondern auch der zwei Körper, mehr noch als zwei, denn da sind auch noch ihre Gemahlinnen, ihre beiden Amadas, die Geliebten, gegenwärtig, die in ihnen und für sie kämpften. Somit ist die Trilogie eine Pentalogie. Sie alle sind eins in fünf, die hyperboreische Zahl, die bald mit dem Gral Hag-All sechs sein wird, dem wiedererlangten Morgen- und Abendstern. Jenes Pergamentbuch, welches das Antlitz Firefits ist, kann sehr gut das Buch sein, in dem Wolfram Kyot selbst die magische Geschichte des Gral gelesen hat, im Antlitz des Apollo Wotan Lucifer. Lohengrin. Christus und Lucifer sind ein und derselbe. Das schönste Licht Luzibel. Wotan, Baldur, Apollo. Der doppelte Stern von Ojehue. Die beiden Brüder, die beiden Schwestern. El-Ela, El-A-El. Der Kampf mit dem Doppelgänger ist die letzte Verwirklichung des Opus. Feirefitz war von schwarzer und weißer Hautfarbe. Parzival war mit einer roten Rüstung bedeckt. Er ist der rote Ritter. Nigredo, Albedo, Rubedo. Rebis wird geboren werden, der Homunculus, Lohengrin, der Sohn des Menschen, El-Ela. Nun kehren die Brüder an den Hofkönig Arthurs zur polaren Tafelrunde zurück, wo Feirefitz aufgenommen wird. Dort führen beide eine Nacherzählung durch von jenem Roy Fainéant, dem müßigen König, der niemals für sich selbst kämpft, der inmitten der Bewegung unbeweglich ist wie der Pol. Sie berichten von ihren Kämpfen, ihren Pilgerfahrten. Sie sprechen von Sternen und Planeten, so als ob sich das Umherwandern auf den Sternen zugetragen hätte. Firefitz sagt: Der Klang der Stimme der Geliebten ist die größte Hilfe, die den Freund retten kann. Jedes Mal, wenn ich mich in Gefahr befand, sobald sich meine Gedanken auf sie konzentrierten, kam mir ihre Liebe zu Hilfe, mir mehr Schutz und Kraft gebend als mein Gott Jupiter. Parzival erinnert sich seiner Wanderungen durch Täler und Berge auf der Suche nach dem Gral, seit er ihn verlor. Firefitz sagt: Wenn dein Name Arthur ist, dann bist du weit und in großem Umkreis bekannt. Und Arthur antwortet: Ich muss zugeben, dass ich nie eine wunderbarere Erfindung über das Thema Liebe gesehen habe. Dies ist eine sehnsüchtige Weise, die dreistimmig durch jene polare Trilogie an der Tafelrunde des Königs Arthur angestimmt wurde. Arthur. Kundry, die Zauberin, die Norne, kam auch und erklärte, dass Parzival nun den Gral finden würde. Parzival, schön wie ein Stern, stützt sein Gesicht auf seine Arme und schluchzt. Nach vielem Umherziehen wird der Exilierte, der Vira, der Wächter der Morgenröte, die süße und leuchtende Morgendämmerung ist erschienen, sagt Parzival, der Wanderer der großen Sehnsucht in seine Heimat der Hochzeit zurückkehren können. Zum Morgenstern. Es wird Parzival gestattet, einen Kameraden mit zur Gralsburg nach Monsalvatsch zu nehmen. Er wählt seinen Bruder Firefitz dafür aus. So wird er also in das Schloss mit seinem Doppel, seinem wiederauferstandenen zwei Körpern aus unsterblicher Vraja eintreten. Dies alles hat sich im Yuga der Helden ereignet. Parzival und Firefitz brechen in dem für sie besten astrologischen Augenblick auf. Dagegen leidet Anfortas in Monsalvatsch unbeschreiblich, weil Saturn zunimmt, so dass die Schreie des Königs die Damen und Ritter, die ihm dienen, verdrießen. Anphortas wäre längst gestorben, wenn seine treuen Diener ihn verlassen hätten, die ihn von Zeit zu Zeit zum Gral bringen. 4 Tage lang hielt Anphortas seine Augen geschlossen und öffnete sie erst am 5., als er sich vor dem Gral befand. Parzival wird von allen mit Tränen in den Augen empfangen, sind aber überglücklich, weil sie nun wissen, dass die Leiden ein Ende haben werden. Anphortas bittet Parzival, ihm den Anblick des Gral während 7 Nächten und 8 Tagen vorzuenthalten, damit er sterben könne, sodass seine Leiden ein Ende haben. Parzival vergießt auch Tränen und fragt: »Sage mir, wo ist der Gral?« Danach verbeugt er sich 3-mal zu Ehren der heiligen Dreieinigkeit, und sich in voller Größe aufrichtend stellt er die Frage: »Lieber Onkel, welches ist dein Leiden?« Und Wolfram von Eschenbach sagt: »Der Glanz, den die Franzosen Blüte nennen, drang in die Haut von Anphortas, so dass die Schönheit Parzivals und die seines Vaters Gamoret nichts war, verglichen mit der Schönheit jenes, als er seine Gesundheit wiedererlangte. Die göttliche Macht, angewandt auf die Kunst der Schönheit, ist damit erneut unzerstörbar und ist wiederhergestellt worden. Belle Repair.« Nun ist beinahe alles zu Ende. Anphortas erlangt seine Gesundheit wieder und entfernt sich, er tritt aus, für immer. Sicher geht er zum himmlischen Hyperborea nach Hyperborticon, zurück über Venus, durch die Tür der Venus zum grünen Strahl. Die Terregaste wird wieder fruchtbar, das Kali-Yuga endet, und Parzival wird zum Herrn des Gral, weil es so geschrieben stand auf dem wunderbaren Stein. Für uns bleibt nur eine eigenartige Empfindung großer Unzufriedenheit zurück. Denn nach so viel Kummer und Leid aller, nicht nur Anphortas, erscheint uns die Frage, die Parzival gestellt hat, ein wenig kindisch und unbedeutend, so als ob Wolfram von Eschenbach uns etwas sehr Wichtiges am Ende seines Werkes verbergen wolle. Aber in derselben Erscheinung der Geringfügigkeit der Frage besteht ihre Bedeutung. »Onkel, welches ist dein Leiden?« Es ist ein Familienübel, ein Übel, das die gesamte Gralsfamilie bedrängt, angefangen bei Titurel, dem Vorfahren, und weiter noch, selbst Luzifer, den Besiegten, die Vanen und Asen. Es ist das Übel des Ausgleitens durch das Fenster, des sich räumlich-zeitlich an 2 Orten zugleich Befindens, in Richtung jener Ebene der Äußerung, in denen die Archetypen und der Demiurg Jehova, Errichter der Golems, herrschen. Das Übel besteht in einem Geistesklick, der die Fesselung und die Vermischung der göttlichen Hyperborea möglich machte. Die Niederlage in einem kosmischen Kampf, der Verlust einer großen Schlacht in einem Krieg, der noch nicht zu Ende ist.